Abschnitt 13 aus Die Frau in Weiß, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Aussage von Advokat Vincent Gilmore in Chancery Lane, London. Teil 1. Ich schreibe diese Zeilen auf das Ersuchen meines Freundes, des Mr. Walter Hartwright. Dieselben sollen von gewissen Ereignissen Akt nehmen, welche ernstlichen Einfluss auf Miss Farleys Interessen übten und bald nach Mr. Hartwrights Abreise von Limeridge House stattfanden. Ich brauche hier nicht anzugeben, ob meine eigene Ansicht die Enthüllung einer merkwürdigen Familiengeschichte billigt, von der meiner Darstellung einen wichtigen Bestandteil ausmacht. Mr. Hartwright hat diese Verantwortung auf sich genommen und die in den folgenden Blättern mitgeteilten Umstände werden zeigen, dass er sich hierzu ein Recht erworben, falls es ihm beliebt, dasselbe auszuüben. Sein Plan, diese Erzählung anderen auf die wahrhaftige und lebendigste Weise mitzuteilen, verlangt, dass der Gang der Ereignisse in seinen verschiedenen Stadien von Personen erzählt werde, welche zur Zeit derselben unmittelbar mit ihnen in Verbindung standen. Mein Auftreten hier als Erzähler ist die notwendige Folge solcher Anordnung. Ich war während Sir Percival Glides Aufenthalte in Cumberland dort anwesend und hatte persönlichen Anteil an einem wichtigen Ergebnisse seines kurzen Aufenthaltes unter Mr. Farleys Dache. Es ist daher meine Pflicht, der Kette der Begebenheiten diese neuen Glieder anzufügen und die Kette selbst an dem Punkte wieder aufzunehmen, wo Mr. Hartwright sie nur für jetzt hat fallen lassen. Ich kam an einem Freitage, entweder zu Ende des Monats Oktober oder Anfangs November, der genaue Zeitpunkt ist für meinen augenblicklichen Zweck ohne Wichtigkeit, in Limeridge House an. Mein Zweck war, bis zu Sir Percival Glides Ankunft in Mr. Farleys Hause zu bleiben. Falls dieselbe die Anberaumung des Tages zur Verbindung Sir Percivals mit Miss Farley zur Folge hatte, sollte ich die nötigen Instruktionen mit mir nach London zurücknehmen und mich mit Abfassung des Heiratskontraktes der Dame beschäftigen. Am Freitag genoss ich nicht die Ehre einer Unterredung mit Mr. Farley. Er war seit Jahren ein Invalide gewesen oder hatte sich doch dafür gehalten und war nicht wohl genug, um mich zu sehen. Miss Halcombe war das erste Mitglied der Familie, das ich sah. Sie kam mir an der Haustür entgegen und stellte mich dem Mr. Hartwright vor, der sich seit einiger Zeit in Limeridge aufhielt. Ich sah Miss Farley erst bei Tische. Sie sah nicht wohl aus und es betrübte mich, dies zu sehen. Sie ist ein sanftes, liebenswertes Mädchen, so freundlich aufmerksam gegen alle, die sie umgeben, wie ihre vortreffliche Mutter zu sein pflegte, obgleich sie im Äußeren ihrem Vater gleicht. Mrs. Farley hatte dunkles Haar und dunkle Augen und ihre älteste Tochter, Miss Halcombe, erinnert mich sehr an sie. Miss Farley spielte uns abends vor, doch nicht so gut wie gewöhnlich, wie mich dünkte. Wir machten einen Rubber Whist, eine wahre Profanation jenes edlen Spieles. Mr. Hartwright hatte, als wir einander zuerst vorgestellt wurden, einen günstigen Eindruck auf mich gemacht, aber ich machte bald die Entdeckung, dass er von den gesellschaftlichen Fehlern seines Alters nicht frei war. Es gibt drei Eigenschaften, welche den jungen Leuten der jetzigen Generation abgehen. Sie können nicht beim Weine sitzen, nicht Whist spielen und verstehen nicht, einer Dame ein Kompliment zu sagen. Mr. Hartwright bildete keine Ausnahme in dieser allgemeinen Regel. Sonst fiel er mir selbst in jenen ersten Tagen und nach so kurzer Bekanntschaft als ein höchst bescheidener und wohlgebildeter junger Mann auf. So verging der Freitag. Ich sage nichts von den ernsteren Angelegenheiten, die an jenem Tage meine Aufmerksamkeit beschäftigten, dem anonymen Briefe an Miss Fairley, den Maßregeln, die ich für zweckmäßig erachtete, als man mir die Sache mitgeteilt hatte, und von meiner Überzeugung, dass Sir Percival Glyde uns jede Aufklärung über die Umstände geben werde, die wir nur verlangen konnten, da alles dies, wie ich höre, schon in der Erzählung mitgeteilt ist, welche der meinigen voraufgeht. Am Sonnabend war Mr. Hartwright bereits abgereist, ehe ich zum Frühstück herunterkam. Miss Fairley blieb den ganzen Tag auf ihrem Zimmer und Miss Halkamp schien mir niedergeschlagen. Das Haus war nicht mehr, was es zu Mr. und Mrs. Philip Fairleys Zeiten zu sein pflegte. Ich machte am Vormittag ganz allein einen Spaziergang und besah mir einige von den Stellen, die ich gesehen, als ich zum ersten Mal vor mehr als 30 Jahren Familiengeschäfte halber in Limeridge war. Auch sie waren nicht mehr, was sie zu sein pflegten. Um 2 Uhr ließ Mr. Fairley mir sagen, er sei wohl genug, um mich zu sehen. Er hatte sich jedenfalls nicht verändert, seitdem ich zuerst seine Bekanntschaft gemacht. Seine Unterhaltung hatte denselben Gegenstand wie früher. Sich selbst und seine Leiden, seine seltenen Münzen und seine unvergleichlichen Rembrandtschen Skizzen. So wie ich von dem Geschäfte anfing, das mich in sein Haus geführt, schloss er die Augen und sagte, ich erschüttere seine Nerven. Doch blieb ich dabei, seine Nerven zu erschüttern, indem ich wiederholt zu dem Gegenstande zurückkehrte. Alles, was ich aus ihm herausbringen konnte, war, dass er die Heirat seiner Nichte als eine abgemachte Sache betrachte, dass ihr Vater dieselbe bestätigt, dass er selbst sie bestätigt, dass es eine wünschenswerte Heirat und dass er sich glücklich schätzen werde, sobald die ganze Plackerei damit vorbei sei. Was den Kontrakt betreffe, so wolle er, falls ich mich mit seiner Nichte beraten, dann so sehr es mir gefalle, meine Kenntnisse des Familienrechts an den Tag legen, alles bereithalten und seinen eigenen Anteil an dem Geschäfte als Vormund darauf beschränken wolle, dass er im rechten Augenblicke Ja sage. Nun, so werde er darin meinen Wünschen und den Wünschen aller mit unendlichem Vergnügen entgegenkommen. Unterdessen, da sehe ich ihn, einen hilflosen Leidenden, der an sein Zimmer gefesselt sei, ob ich denke, es sehe aus, als ob er geärgert werden müsse? Nein. Also, wozu ihn da ärgern? Ich wäre vielleicht etwas erstaunt darüber gewesen, Mr. Fairley so wenig Wert auf seine Rechte als Vormund legen zu sehen, hätte meine Kenntnis der Familienangelegenheiten mich nicht daran erinnert, dass Mr. Fairley ein unverheirateter Mann sei und nur den Nießbrauch von Limeridge und den dazugehörenden Einkünften hatte. Ich war deshalb über den Erfolg meiner Unterredung mit ihm weder erstaunt noch enttäuscht. Mr. Fairley hatte eben meine Erwartungen gerechtfertigt und damit endete die Sache. Sonntag war ein trüber Tag, draußen sowohl als im Hause. Ich erhielt einen Brief von Sir Percival Glyde's Advokaten, worin derselbe mir den Empfang meiner Abschrift des anonymen Briefes und meine beigelegten Angaben über die Sache ankündigte. Nachmittags gesellte Miss Fairley sich zu uns, sie war bleich und niedergeschlagen und sich selbst völlig unähnlich. Ich unterhielt mich mit ihr und wagte eine leichte Anspielung auf Sir Percival Glyde zu machen. Sie hörte mich und sagte nichts. Auf jeden anderen Gegenstand ging sie bereitwillig ein, diesen aber ließ sie fallen. Es kam mir ein Zweifel, ob sie nicht etwa ihre Verlobung bereue, wie die jungen Damen das oft machen, wenn die Reue zu spät kommt. Am Montag kam Sir Percival Glyde an. Er erschien mir seinem Äußern und seinen Manieren nach als ein sehr einnehmender Mann. Er sah etwas älter aus, als ich erwartet hatte. Er war ein wenig kahl über der Stirn und sein Gesicht ziemlich scharf markiert und abgezehrt. Aber seine Bewegungen waren so gewandt und seine Laune so heiter wie die eines jungen Mannes. Sein Benehmen gegen Miss Halcombe war im höchsten Grade herzlich und natürlich, und mich empfing er, als ich ihm vorgestellt wurde, mit solcher Freundlichkeit und Unbefangenheit, dass wir uns bald wie alte Bekannte unterhielten. Miss Fairley war nicht bei uns, als er ankam, doch trat sie etwa 10 Minuten später ins Zimmer. Sir Percival stand auf und begrüßte sie mit Würde. Er sprach sein augenscheinliches Bedauern über das veränderte Aussehen der jungen Dame mit einer Mischung von Zärtlichkeit und Hochachtung, mit einer anspruchslosen Zartheit der Stimme und der Manier aus, die sowohl seiner feinen Bildung wie seinem Herzen Ehre machte. Ich war daher erstaunt zu sehen, dass Miss Fairley in seiner Gegenwart befangen und gedrückt blieb und die erste Gelegenheit ergriff, das Zimmer wieder zu verlassen. Sir Percival beachtete weder den gezwungenen Empfang, den sie ihm zuteil werden ließ, noch ihr plötzliches Verschwinden aus unserer Gesellschaft. Er hatte ihr seine Aufmerksamkeiten nicht aufgedrungen, während sie anwesend war, und er verwirrte Miss Halcombe nicht durch Anspielungen auf ihr Fortgehen, nachdem sie uns verlassen. Er machte weder bei dieser noch bei irgendeiner anderen Gelegenheit einen Verstoß gegen Takt oder Geschmack, solange ich in Limeridge House in seiner Gesellschaft war. Sobald Miss Fairley das Zimmer verlassen, ersparte er uns alle Verlegenheit in Bezug auf den anonymen Brief, in dem er von selbst den Gegenstand zur Sprache brachte. Er hatte sich auf seinem Wege von Hampshire in London aufgehalten, hatte seinen Advokaten gesprochen, die ihm von mir zugesandten Dokumente gesehen und dann seine Reise nach Cumberland fortgesetzt, um uns durch die schnellste, vollständigste Erklärung, welche Worte geben konnten, zu beruhigen. Da ich ihn so sprechen hörte, bot ich ihm das Original des Briefes an, welches ich für seine Durchsicht aufbewahrt hatte. Er dankte mir, schlug es jedoch aus, ihn zu lesen, indem er sagte, er habe die Abschrift gesehen und sei es wohl zufrieden, dass das Original in unseren Händen bleibe. Er schritt dann sofort zur Erklärung der Sache, die so einfach und befriedigend war, wie ich es von vornherein erwartet hatte. Mrs. Catherick, unterrichtete er uns, hatte ihm durch treue Dienste, die sie in früheren Jahren ihm und seiner Familie geleistet, einige Verpflichtungen auferlegt. Sie hatte ein zwiefaches Unglück gehabt, indem sie einen Mann geheiratet, der sie bald verlassen und eine einzige Tochter hatte, deren geistige Fähigkeiten schon von einem zarten Alter an gestört waren. Obgleich sie wegen ihrer Heirat nach einem Teile von Hampshire gezogen, der von Sir Percivals Gütern ziemlich entlegen war, so hatte er doch Sorge getragen, sie nicht aus dem Gesichte zu verlieren, denn das Wohlwollen, welches er in Rücksicht auf frühere Dienste für die arme Frau hegte, war noch vermehrt worden durch seine Bewunderung für die Geduld und Festigkeit, mit der sie ihr Leiden ertrug. Im Verlaufe der Zeit nahmen die Symptome geistiger Zerrüttung in ihrer unglücklichen Tochter in dem Grade zu, dass es notwendig wurde, sie unter geeignete ärztliche Obhut zu stellen. Mrs. Catherick selbst erkannte diese Notwendigkeit an, doch war sie sich zu gleicher Zeit des Vorurteils bewusst, dass Leute ihres achtbaren Standes dagegen gefühlt haben würden, falls sie ihre Tochter als eine Hilfsbedürftige in eine öffentliche Irrenanstalt brächte. Sir Percival hatte dies Vorurteil geachtet, wie er überhaupt ehrenhafte Unabhängigkeit in jeder Gesellschaftsklasse achtete, und er hatte beschlossen, als dankbare Anerkennung für Mrs. Catherick's Anhänglichkeit an die Interessen seines Hauses die Kosten für die Aufnahme ihrer Tochter in einer zuverlässigen Privatirrenanstalt zu bestreiten. Zum Bedauern ihrer Mutter sowohl als zu seinem eigenen hatte das unglückliche Mädchen den Anteil entdeckt, den er an den Umständen gehabt, durch welche sie unter Zwang gebracht worden und infolgedessen einen tiefen Hass und Argwohn gegen ihn gefasst. Diesem Hasse, der sich in der Anstalt auf verschiedene Weise kundgetan, war offenbar jener nach ihrem Entweichen geschriebene anonyme Brief zuzuschreiben. Falls Miss Halcombes oder Mr. Gilmores Kenntnis von dem Briefe diese Ansicht nicht bestätigten oder falls sie noch fernere Einzelheiten über das Institut wünschten, dessen Adresse er erwähnte, ebenso wie die Namen und Adressen der beiden Ärzte, auf deren Zertifikat die Kranke in die Anstalt aufgenommen worden, so sei er bereit, jede Frage zu beantworten und sie in jeder Ungewissheit aufzuklären. Er habe an dem jungen Frauenzimmer seine Pflicht getan, indem er seinem Geschäftsführer aufgetragen, keine Kosten zu scheuen, um sie wieder aufzufinden und der ärztlichen Sorgfalt zurückzugeben, und er wünschte jetzt nur noch, auf dieselbe einfache und offene Weise seine Pflicht auch an Miss Fairley und ihrer Familie zu tun. Ich war der Erste, der auf diese Aufforderung etwas erwiderte. Mein eigenes Verfahren war mir klar. Es ist das Vortreffliche an dem Gesetze, dass dasselbe jede menschliche Angabe bestreiten kann, unter welchen Umständen und in welcher Form sie auch gemacht sei. Hätte ich mich amtsmäßig berufen gefühlt, auf Sir Percival Glides Erklärungen einen Rechtsfall gegen ihn zu bauen, so wäre mir dies ein leichtes gewesen. Doch meine Pflicht lag nicht in dieser Richtung, sie war eine einfach richterliche. Ich sollte die Erklärung, die wir soeben gehört hatten, erwägen, dem guten Rufe des Herrn, der sie uns geliefert, volles Gewicht lassen und redlich entscheiden, ob die Wahrscheinlichkeit nach Sir Percivals Beweisen klar für ihn oder klar wider ihn spreche. Meine eigene Überzeugung war für Ersteres und ich erklärte demgemäß, dass seine Erklärung meiner Ansicht nach eine entschieden befriedigende sei. Miss Halcombe sagte ihrerseits, nachdem sie mich sehr ernst angesehen, ein paar Worte von derselben Bedeutung, doch mit einem gewissen Zögern, welches mir durch die Umstände nicht gerechtfertigt schien. Ich kann nicht bestimmt sagen, ob Sir Percival dies bemerkte oder nicht. Meiner Meinung nach bemerkte er es, denn er nahm den Gegenstand noch einmal auf, obgleich er ihn jetzt mit vollkommener Schicklichkeit hätte fallen lassen können. Wäre meine einfache Angabe der Tatsachen nur an Mr. Gilmore gerichtet gewesen, sagte er, so würde ich es für unnötig erachten, noch ferner auf diesen unangenehmen Gegenstand zurückzukommen. Ich darf von Mr. Gilmore als einem Ehrenmann wohl erwarten, dass er mir auf mein Wort glauben wird, und sobald er mir diese Gerechtigkeit hat widerfahren lassen, so ist jede fernere Erörterung über die Sache zwischen uns zu Ende. Doch ist meine Lage einer Dame gegenüber nicht dieselbe. Ich schulde ihr, was ich keinem lebenden Manne einräumen würde, einen Beweis von der Wahrheit meiner Angaben. Sie können diesen Beweis nicht fordern, Miss Halcombe, und ich bin es Ihnen noch mehr, aber Miss Fairley schuldig, denselben anzubieten. Dürfte ich Sie bitten, sogleich an die Mutter jenes unglücklichen Mädchens, an Mrs. Catherick, zu schreiben und sie um ihr Zeugnis für die Erklärung zu bitten, die ich Ihnen soeben gegeben habe. Ich sah, wie Miss Halcombe die Farbe wechselte und ein wenig unruhig wurde. Sir Percivals Vorschlag, so höflich derselbe auch gemacht worden, schien ihr sowohl wie mir sehr zart auf die Zögerung hinzudeuten, die sich vor wenigen Augenblicken in ihrem Wesen verraten hatte. »Ich hoffe, Sir Percival«, sagte sie schnell, »dass Sie mir nicht die Ungerechtigkeit antun, zu glauben, dass ich an der Wahrheit Ihrer Worte zweifle.« »Ganz gewiss nicht, Miss Halcombe. Ich mache den Vorschlag rein als einen Akt der Aufmerksamkeit gegen Sie.« »Wollen Sie meine Hartnäckigkeit entschuldigen, wenn ich noch einmal darauf zu dringen wage?« Er ging an den Schreibtisch, während er sprach, rückte einen Stuhl heran und öffnete die Schreibmappe. »Ich bitte Sie sehr, den Brief zu schreiben«, sagte er. »Erzeigen Sie mir diese Gunst. Es braucht Sie nur wenige Minuten zu beschäftigen. Sie haben Mrs. Catherick nur zwei Fragen vorzulegen. Einmal, ob Ihre Tochter mit Ihrer Kenntnis und Bewilligung in die Anstalt gebracht wurde, und zweitens, ob der Anteil, den ich an der Sache hatte, derart war, dass er den Ausdruck der Dankbarkeit von Ihrer Seite verdient hätte. Mr. Gilmore ist über diese unangenehme Angelegenheit beruhigt. Sie sind beruhigt. Bitte beruhigen Sie nun auch mich, indem Sie den Brief schreiben. Sie nötigen mich, Ihrem Wunsche zu willfahren, Sir Percival, während ich Ihnen denselben doch weit lieber versagen möchte. Mit diesen Worten verließ Miss Halcombe ihren Platz und ging an den Schreibtisch. Sir Percival dankte ihr, reichte ihr eine Feder und trat dann an das Kamin. Miss Fairleys kleines Windspiel lag auf dem Kaminteppiche. Er hielt ihm die Hand hin und rief den Hund gutmütig zu sich. »Komm, Nina«, sagte er, »wir kennen uns einander, wie?« Das kleine Tier, das wie die meisten Schoßhunde feige und mürrisch war, sah scharf zu ihm hinauf, zog sich vor seiner ausgestreckten Hand zurück, winselte, zitterte und kroch unter das Sofa. Es war kaum möglich, dass ihn eine solche Kleinigkeit hätte verdrießen sollen, aber ich bemerkte dennoch, dass er sich sehr plötzlich zum Fenster wandte. Miss Halcombe brauchte nicht viel Zeit zu ihrem Briefe. Als sie ihn beendet, stand sie vor dem Schreibtische auf und reichte Sir Percival das offene Blatt Papier. Er verbeugte sich, nahm dasselbe, legte es zusammen, ohne den Inhalt anzusehen, versiegelte es, schrieb die Adresse und gab es ihr dann schweigend zurück. Das Ganze geschah mit einer Anmut und Würde, wie ich sie in meinem Leben nicht einnehmender gesehen. »Sie bestehen darauf, dass ich diesen Brief auf die Post gebe, Sir Percival?« sagte Miss Halcombe. »Ich bitte darum«, entgegnete er, »und jetzt, da er geschrieben und versiegelt ist, gestatten Sie mir ein paar letzte Fragen über das unglückliche Frauenzimmer, das er betrifft. Ich habe die Mitteilung gelesen, welche Mr. Gilmore die Güte hatte, meinem Advokaten zu machen, und welche die Umstände beschrieben, unter welchem die Verfasserin des anonymen Briefes identifiziert wurde. Doch sind da gewisse Punkte, welche in der Mitteilung nicht berührt werden. Hat Anna Catherick Miss Fairley gesehen?« »Gewiss nicht«, entgegnete Miss Halcombe. »Hat sie sie gesehen?« »Nein.« »Dann also sah sie niemandem aus dem Hause außer einem gewissen Mr. Hartwright, der ihr zufällig auf dem Gottesacker begegnete. Weiter niemand. Mr. Hartwright war in Limeridge als Zeichenlehrer beschäftigt, wie ich glaube. Ist er ein Mitglied eines der Aquarellistenvereine?« »Ich glaube, ja«, entgegnete Miss Halcombe. Er hielt einen Augenblick inne, wie wenn er ihre letzte Antwort erwäge, und fügte dann hinzu: »Erfuhren Sie, wo Anna Catherick während ihres Aufenthaltes in dieser Nachbarschaft wohnte?« »Ja, auf einem Gehöfte in der Heide, Todds Ecke genannt.« »Wir sind es alle diesem armen Geschöpfe schuldig, ihr nachzuforschen«, fuhr Sir Percival fort. »Sie hat vielleicht in Todds Ecke etwas gesagt, das uns helfen mag, sie wiederzufinden. Auf die Möglichkeit hin will ich hingehen und Nachfragen anstellen. Unterdessen, da ich es nicht über mich vermag, über diesen peinlichen Gegenstand mit Miss Fairley zu sprechen, möchte ich Sie bitten, Miss Halcombe, ihr den nötigen Aufschluss darüber zu geben, natürlich aber erst, wenn Sie Antwort auf jenen Brief erhalten haben werden.« Miss Halcombe versprach ihm, seinen Wunsch zu erfüllen. Er dankte ihr, nickte uns freundlich zu und verließ uns, um von seinem Zimmer Besitz zu nehmen. Als er die Tür öffnete, steckte das mürrische Windspiel seine spitze Schnauze unter dem Sofa hervor und knurrte und bellte ihm nach. »Eine gute Morgenarbeit, Miss Halcombe«, sagte ich, sobald wir allein waren. »Ein sorgenvoller Tag hat bereits gut geendet.« »Ja«, erwiderte sie, »ohne Zweifel. Ich bin sehr froh, dass Sie befriedigt sind.« »Ich?« »Nun, mit jenem Briefe in der Hand sind Sie es gewiss doch auch.« »Oh ja, wie könnte es anders sein? Ich weiß, es konnte nicht sein, fuhr sie mehr zu sich selbst als zu mir sprechend fort, aber ich wollte, Walter Hartwright wäre lange genug hier geblieben, um bei der Erklärung gegenwärtig zu sein und den Vorschlag zu hören, auf den ich diesen Brief schrieb.« Ich war ein wenig verdrossen, vielleicht gar gereizt über diese letzten Worte. Die Begebenheiten brachten allerdings Mr. Hartwright auf sehr bemerkenswerte Weise mit der Geschichte des Briefes in Verbindung, sagte ich, und ich gebe bereitwillig zu, dass, alles wohl bedacht, er sich mit vielem Zartgefühl und großer Diskretion benommen, aber ich begreife durchaus nicht, inwiefern seine Gegenwart einen nützlichen Einfluss in Bezug auf den Eindruck ausgeübt hätte, den Sir Percivals Erklärung auf Sie und mich gemacht. »Es war nur eine Idee«, sagte sie zerstreut. »Es ist unnötig, noch weiter darüber zu sprechen, Mr. Gilmore. Ihre Erfahrung ist der beste Führer, den ich mir wünschen könnte.« Es gefiel mir nicht besonders, dass sie so entschieden die ganze Verantwortung auf mich lud. Hätte mir Mr. Fairley dies getan, so hätte mich das nicht in Erstaunen gesetzt. Aber die entschlossene, klarsehende Miss Halcombe war die letzte Person, von der ich erwartet hätte, dass sie den Ausdruck ihrer eigenen Meinung umgehen würde. »Falls Sie noch irgendwie durch Zweifel beunruhigt sind«, sagte ich, »warum teilen Sie mir solche nicht sogleich mit? Sagen Sie mir aufrichtig, haben Sie irgendwelche Gründe, Sir Percival zu misstrauen?« »Durchaus gar keine. Sehen Sie irgendetwas Unwahrscheinliches oder Widersprechendes in seiner Erklärung?« »Wie kann ich das nach dem Beweise, den er mir von der Wahrheit gegeben? Gibt es ein Zeugnis, das mehr zu seinen Gunsten sprechen könnte als das Zeugnis der Mutter des Mädchens, Mr. Gilmore?« »Es gibt kein besseres. Falls die Antwort auf Ihre Nachfrage befriedigend ausfällt, so sehe ich meinesteils nicht, was ein Freund Sir Percivals noch ferner von ihm verlangen kann.« »Dann wollen wir den Brief abschicken«, sagte sie, indem sie aufstand, um das Zimmer zu verlassen und die Sache ruhen lassen, bis die Antwort kommt. »Achten Sie nicht auf mein Zögern. Ich kann Ihnen keinen besseren Grund dafür angeben, als dass ich seit einiger Zeit zu ängstlich um Laura bin und ängstliche Sorge, Mr. Gilmore, macht die Stärksten von uns unsicher.« Sie verließ mich schnell und ihre von Natur feste Stimme bebte, als sie jene letzten Worte sprach. Eine gefühlvolle, heftige, leidenschaftliche Natur, ein Weib von Zehntausenden in diesen trivialen, oberflächlichen Zeiten. Ich hatte sie seit ihrer frühesten Kindheit gekannt, und als sie heranwuchs, hatte ich sie von mehr als einer schweren Familienkrisis geprüft gesehen, und meine lange Erfahrung ließ mich ihrer Zögerung unter den hier erzählten Umständen eine Wichtigkeit beilegen, welche ich sicherlich nicht gefühlt hätte, wäre sie irgendein anderes Weib gewesen. Ich sah keinen Grund zu Zweifel und Unruhe, und dennoch hatte sie mich ein wenig unruhig und zweifelhaft gemacht. In meiner Jugend hätte mich die Aufregung meines unklaren Gemütszustandes geärgert und ungeduldig gemacht. In meinem Alter war ich klüger und ging hinaus, um ihn mir durch einen Spaziergang zu vertreiben. Ende von Abschnitt 13, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 18. Januar 2024.